Siebtes Kapitel: Die Revolution. Mit dem Jahre 1915 hatte die feindliche Propaganda bei uns eingesetzt. Seit 1916 wurde sie immer intensiver, um endlich zu Beginn des Jahres 1918 zu einer förmlichen Flut anzuschwellen. Nun ließen sich auch schon auf Schritt und Tritt die Wirkungen dieses Seelenfanges erkennen. Die Armee lernte allmählich denken, wie der Feind es wollte. Die deutsche Gegenwirkung aber versagte vollständig. Die Armee besaß in ihrem damaligen geistigen und willensmäßigen Leiter wohl die Absicht und Entschlossenheit, den Kampf auch auf diesem Felde aufzunehmen, allein ihr fehlte das Instrument, das hierfür nötig gewesen wäre. Auch psychologisch war es falsch, diese Aufklärung durch die Truppe selber vornehmen zu lassen. Sie musste, wenn sie wirkungsvoll sein sollte, aus der Heimat kommen. Nur dann durfte man auf Erfolg bei Männern rechnen, die zum Schlusse ja für diese Heimat unsterbliche Taten des Heldenmutes und der Entbehrungen schon seit bald 4 Jahren vollbracht hatten. Allein was kam aus der Heimat? War dieses Versagen Dummheit oder Verbrechen? Schon im Hochsommer 1918, nach dem Räumen des südlichen Marneufers, benahm sich vor allem die deutsche Presse schon in so elend ungeschickt, ja verbrecherisch dumm, dass mir mit täglich sich mehrendem Grimme die Frage aufstieg, ob denn wirklich da gar niemand wäre, der dieser geistigen Verprassung des Heldentums der Armee ein Ende bereiten würde. Was geschah in Frankreich, als wir im Jahre 1914 in unerhörtem Siegessturme in dieses Land hineinfegten? Was tat Italien nach den Tagen des Zusammenbruchs seiner Isonzo zur Front? Was Frankreich wieder im Jahr 1918, als der Angriff der deutschen Divisionen die Stellungen aus den Angeln zu heben schien und den weitreichenden Arme der schweren Fernkampfbatterien an Paris zu klopfen begannen? Wie war dort immer den zurückhastenden Regimentern die Siedehitze nationaler Leidenschaft in die Gesichter gepeitscht worden? Wie arbeitete dann Propaganda und geniale Massenbeeinflussung, um den Glauben an den endgültigen Sieg erst recht in die Herzen der gebrochenen Fronten wieder einzuhämmern? Was geschah indessen bei uns? Nichts! Oder gar Schlechteres als dieses. Damals stiegen mir oft Zorn und Empörung auf, wenn ich die neuesten Zeitungen zu lesen erhielt und man diesen psychologischen Massenmord, der da verbrochen wurde, zu Gesicht bekam. Öfter als einmal quälte mich der Gedanke, dass wenn mich die Vorhersehung an die Stelle dieser unfähigen oder verbrecherischen Nichtskönner oder Nichtswoller unseres Propagandadienstes gestellt hätte, dem Schicksal der Kampf anders angesagt worden wäre. In diesen Monaten empfand ich zum ersten Male die ganze Tücke des Verhängnisses, das mich an der Front und in einer Stelle hielt, in der mich der Zufallsgriff jeden Negers zusammenschießen konnte, während ich dem Vaterlande an anderem Orte andere Dienste zu leisten vermocht hätte. Denn dass mir dieses gelungen sein würde, war ich schon damals vermessen genug zu glauben. Allein, ich war ein Namenloser, einer unter 8 Millionen. So war es besser, den Mund zu halten und so gut als möglich seine Pflicht an dieser Stelle zu tun. Im Sommer 1915 fielen uns die ersten feindlichen Flugblätter in die Hand. Ihr Inhalt war stets, wenn auch mit einigen Abwechslungen in Form der Darstellung, derselbe, nämlich, dass die Not in Deutschland immer größer werde, die Dauer des Krieges endlos sei, während die Aussicht, ihn zu gewinnen, immer mehr schwinde, das Volk in der Heimat sehne sich deshalb auch nach dem Frieden, allein der Militarismus sowie der Kaiser erlaubten dies nicht. Die ganze Welt, der dies sehr wohl bekannt sei, führe auch deshalb nicht den Krieg gegen das deutsche Volk, sondern vielmehr ausschließlich gegen den einzig Schuldigen, den Kaiser. Der Kampf werde daher nicht früher ein Ende nehmen, bis dieser Feind der friedlichen Menschheit beseitigt sei. Die freiheitlichen und demokratischen Nationen würden nach Beendigung des Krieges das deutsche Volk in den Bund des ewigen Weltfriedens aufnehmen, der von der Stunde der Vernichtung des preußischen Militarismus angesichert sei. Zur besseren Illustration des Vorgebrachten wurden dann nicht selten Briefe aus der Heimat abgedruckt, deren Inhalt diese Behauptungen zu bestätigen schien. Im Allgemeinen lachte man damals nur über all diese Versuche, Die Flugblätter wurden gelesen, dann rückwärts geschickt zu den höheren Stäben und meist wieder vergessen, bis der Wind abermals eine Ladung von oben in die Gräben hineinbeförderte. Es waren nämlich meistens Flugzeuge, die zum Herüberbringen der Blätter dienten. Eines musste man bei dieser Art von Propaganda bald auffallen, dass nämlich in jedem Frontabschnitt, in dem sich Bayern befanden, mit außerordentlicher Konsequenz immer gegen Preußen Front gemacht wurde, mit der Versicherung, dass nicht nur einerseits Preußen der eigentlich Schuldige und Verantwortliche für den ganzen Krieg sei, sondern dass andererseits gegen Bayern im Besonderen auch nicht das Geringste an Feindschaft vorhanden wäre. Freilich könnte man aber auch nicht helfen, solange es eben im Dienste des preußischen Militarismus mittue, diesem die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Die Art der Beeinflussung begann tatsächlich schon im Jahre 1915 bestimmte Wirkungen zu zeigen. Die Stimmung gegen die Preußen wuchs unter der Truppe ganz ersichtlich, ohne dass von oben herunter auch nur ein einziges Mal dagegen eingeschritten worden wäre. Dies war schon mehr als eine bloße Unterlassungssünde, die sich früher oder später einmal auf das Unseligste rächen musste, und zwar nicht an den Preußen, sondern an dem deutschen Volke. Und dazu gehört nicht zum allerletzten denn doch auch Bayern selber. In dieser Richtung begann die feindliche Propaganda schon vom Jahre 1916 an unbedingte Erfolge zu zeitigen. Ebenso übten die Jammerbriefe direkt aus der Heimat längst ihre Wirkung aus. Es war nun gar nicht mehr notwendig, dass der Gegner sie noch besonders durch Flugblätter und so weiter der Front übermittelte. Auch dagegen geschah außer einigen psychologisch blitzdummen Ermahnungen von Regierungsseite nichts. Die Front wurde nach wie vor mit diesem Gift überschwemmt, das gedankenlose Weiber zu Hause zusammenfabrizierten, ohne natürlich zu ahnen, dass dies das Mittel war, dem Gegner die Siegeszuversicht auf das Äußerste zu stärken, also mithin das Leiden ihrer Angehörigen an der Kampffront zu verlängern und zu verschärfen. Die sinnlosen Briefe deutscher Frauen kosteten in der Folgezeit Hunderttausenden von Männern das Leben. So zeigte sich im Jahre 1916 bereits verschiedene bedenkliche Erscheinungen. Die Front schimpfte und masselte, war schon in vielen Dingen unzufrieden und manchmal auch mit Recht empört. Während sie hungerte und duldete, die Angehörigen zu Hause im Elend saßen, gab es an anderer Stelle Überfluss und Prasserei. Ja, sogar an der Kampffront selber war in dieser Richtung nicht alles in Ordnung. So kriselte es schon damals ganz leicht, allein dies waren immer noch interne Angelegenheiten. Der gleiche Mann, der erst geschimpft und geknurrt hatte, tat wenige Minuten später schweigend seine Pflicht, als ob es das Selbstverständlichste gewesen wäre. Dieselbe Kompanie, die erst unzufrieden war, klammerte sich an das Stück Graben, das sie zu schützen hatte, wie wenn Deutschlands Schicksal von diesen 100 Metern Schlammlöchern abhängig gewesen wäre. Es war noch die Front der alten herrlichen Heldenarmee. Den Unterschied zwischen ihr und der Heimat sollte ich in grellem Wechsel kennenlernen. Ende September rückte meine Division in die Sommeschlacht. Sie war für uns die erste der nun folgenden ungeheuren Materialschlachten, und der Eindruck denn auch ein nur schwer zu beschreibender, mehr Hölle als Krieg. In wochenlangem Wirbelsturm des Trommelfeuers hielt die deutsche Front stand, manchmal etwas zurückgedrängt, dann wieder vorstoßend, niemals aber weichend. Am 7. Oktober 1916 wurde ich verwundet. Ich kam glücklich nach rückwärts und sollte mit einem Transport nach Deutschland. Es waren nun 2 Jahre verflossen, seit ich die Heimat nicht mehr gesehen hatte. Eine unter solchen Verhältnissen endlos lange Zeit. Ich konnte mir kaum mehr vorstellen, wie Deutsche aussahen, die nicht in Uniform steckten. Als ich in Hermies im verwundeten Sammellazarett lag, zuckte ich fast wie im Schreck zusammen, als plötzlich die Stimme einer deutschen Frau als Krankenschwester einen neben mir liegenden ansprach. Nach 2 Jahren zum ersten Mal ein solcher Laut. Je näher dann aber der Zug, der uns in die Heimat bringen sollte, der Grenze kam, umso unruhiger wurde es nun im Inneren eines jeden. All die Orte zogen vorüber, durch die wir 2 Jahre zuvor als junge Soldaten gefahren waren. Brüssel, Löwen, Lüttich. Und endlich glaubten wir, das erste deutsche Haus am hohen Giebel und seinen schönen Läden zu erkennen. Das Vaterland. Im Oktober 1914 brannten wir vor stürmischer Begeisterung als wir die Grenze überfuhren. Nun herrschte Stille und Ergriffenheit. Jeder war glücklich, dass ihn das Schicksal noch einmal schauen ließ, was er mit seinem Leben so schwer zu schützen hatte. Und jeder schämte sich fast, den anderen in sein Auge sehen zu lassen. Fast am Jahrestage meines Ausmarsches kam ich in das Lazarett zu Belitz bei Berlin. Welcher Wandel! Vom Schlamm der Sommerschlacht in die weißen Betten dieses Wunderbaues. Man wagte ja anfangs kaum, sich richtig hineinzulegen. Erst langsam vermochte man sich an diese neue Welt wieder zu gewöhnen. Leider war diese Welt auch in anderer Hinsicht neu. Der Geist des Heeres an der Front schien hier schon kein Gast mehr zu sein. Etwas, das an der Front noch unbekannt war, hörte ich hier zum ersten Mal. Das Rühmen der eigenen Feigheit. Denn was man auch draußen schimpfte und masseln hören konnte, so war dies doch nie eine Aufforderung zur Pflichtverletzung oder gar eine Verherrlichung des Angsthasen. Nein, der Feigling galt noch immer als Feigling und sonst eben als weiter nichts. Und die Verachtung, die ihn traf, war noch immer allgemein. Genau wie die Bewunderung, die man dem wirklichen Helden zollte. Hier aber im Lazarett war es schon zum Teil fast umgekehrt. Die gesinnungslosesten Hetzer führten das große Wort und versuchten mit allen Mitteln ihrer jämmerlichen Beredsamkeit die Begriffe des anständigen Soldaten als lächerlich und die Charakterlosigkeit des Feiglings als vorbildlich hinzustellen. Ein paar elende Burschen vor allem gaben den Ton an. Der eine davon rühmte sich, die Hand selber durch das Drahtverhau gezogen zu haben, um so in das Lazarett zu kommen. Er schien nun trotz dieser lächerlichen Verletzung schon endlose Zeit hier zu sein, wie er ja denn überhaupt nur durch Schwindel in den Transport nach Deutschland kam. Dieser giftige Kerl aber brachte es schon so weit, seine eigene Feigheit mit frecher Stirne als den Ausfluss höherer Tapferkeit als den Heldentod eines ehrlichen Soldaten hinzustellen. Viele hörten schweigend zu, andere gingen, einige aber stimmten auch bei. Mir kroch der Ekel zum Halse herauf. Allein der Hetzer wurde hier in der Anstalt geduldet. Was sollte man machen? Wer und was er war, musste man bei der Leitung genau wissen und wusste es auch. Dennoch geschah nichts. Als ich wieder richtig gehen konnte, erhielt ich die Erlaubnis, nach Berlin fahren zu dürfen. Die Not war ersichtlich überall sehr herbe. Die Millionenstadt litt Hunger. Die Unzufriedenheit war groß. In verschiedenen von Soldaten besuchten Heimen war der Ton ähnlich dem des Lazaretts. Es machte ganz den Eindruck, als ob mit Absicht diese Burschen gerade solche Stellen aufsuchen würden, um ihre Anschauungen weiter zu verbreiten. Noch viel, viel ärger waren jedoch die Verhältnisse in München selber. Als ich nach Ausheilung aus dem Lazarett entlassen und dem Ersatzbataillon überwiesen wurde, glaubte ich, die Stadt nicht mehr wiederzuerkennen. Ärger, Missmut und Geschimpfe, wohin man nur kam. Beim Ersatzbataillon selber war die Stimmung unter jeder Kritik. Hier wirkte noch mit die unendlich ungeschickte Art der Behandlung der Feldsoldaten von Seiten alter Instruktionsoffiziere, die noch keine Stunde im Felde waren und schon aus diesem Grunde nur zu einem Teile ein anständiges Verhältnis zu den alten Feldsoldaten herzustellen vermochten. Diese besaßen nun einmal gewisse Eigenheiten, die aus dem Dienste an der Front erklärlich waren, den Leitern dieser Ersatztruppenteile indessen gänzlich unverständlich blieben, während sie der ebenfalls von der Front gekommene Offizier sich wenigstens zu erklären wusste. Letzterer selbst war von den Mannschaften natürlich auch ganz anders geachtet als der Etappenkommandeur. Aber von dem ganz abgesehen war die allgemeine Stimmung miserabel. Die Drückebergerei galt schon fast als Zeichen höherer Klugheit, das treue Ausharren aber als Merkmal innerer Schwäche und Borniertheit. Die Kanzleien waren mit Juden besetzt. Fast jeder Schreiber ein Jude und jeder Jude ein Schreiber. Ich staunte über die Fülle von Kämpfern des auserwählten Volkes und konnte nicht anders, als sie mit der spärlichen Zahl der Vertreter an der Front zu vergleichen. Noch schlimmer lagen die Dinge in der Wirtschaft. Hier war das jüdische Volk tatsächlich unabkömmlich geworden. Die Spinne begann dem Volke langsam das Blut aus den Poren zu saugen. Auf dem Umwege über die Kriegsgesellschaften hatte man das Instrument gefunden, um der nationalen freien Wirtschaft nach und nach den Garaus zu machen. Es wurde die Notwendigkeit einer schrankenlosen Zentralisation betont. So befand sich tatsächlich schon im Jahre 1916-17 fast die gesamte Produktion unter der Kontrolle des Finanzjudentums. Gegen wen aber richtete sich nun der Hass des Volkes? In dieser Zeit sah ich mit Entsetzen ein Verhängnis herannahen, das, nicht zur rechten Stunde noch abgewendet, zum Zusammenbruche führen musste. Während der Jude die gesamte Nation bestahl und unter seine Herrschaft presste, hetzte man gegen die Preußen. Genau wie an der Front geschah auch zu Hause von oben gegen diese Giftpropaganda nichts. Man schien gar nicht zu ahnen, dass der Zusammenbruch Preußens noch lange keinen Aufschwung Bayerns mit sich bringen. Ja, dass im Gegenteil jeder Sturz des einen den anderen rettungslos mit sich in den Abgrund reißen würde. Mir tat dieses Gebaren unendlich leid. Ich konnte in ihm nur den genialsten Trick der Juden sehen, der die allgemeine Aufmerksamkeit von sich ab und auf andere hinlenken sollte. Während Bayer und Preuße stritten, zog er beiden die Existenz unter der Nase fort, während man in Bayern gegen Preußen schimpfte, organisierte der Jude die Revolution und zerschlug Preußen und Bayern zugleich. Ich konnte diesen verfluchten Hader unter den deutschen Stämmen nicht leiden und war froh, wieder an die Front zu kommen, zu der ich mich sofort nach meiner Ankunft in München auch noch von Neuem meldete. Anfang März 1917 war ich denn auch wieder bei meinem Regiment. Gegen Ende des Jahres 1917 schien der Tiefpunkt der Niedergeschlagenheit des Heeres überwunden zu sein. Die ganze Armee schöpfte nach dem russischen Zusammenbruch wieder frische Hoffnung und frischen Mut. Die Überzeugung, dass der Kampf nun dennoch mit einem Siege Deutschlands enden würde, begann die Truppe immer mehr zu erfassen. Man konnte wieder singen hören und die Unglücksraben wurden seltener. Man glaubte wieder an die Zukunft des Vaterlandes. Besonders der italienische Zusammenbruch des Herbstes 1917 hatte die wundervollste Wirkung ausgeübt, sah man doch in diesem Siege den Beweis für die Möglichkeit, auch abseits des russischen Kriegsschauplatzes die Front durchbrechen zu können. Ein herrlicher Glaube strömte nun wieder in die Herzen der Millionen und ließ mit aufatmender Zuversicht dem Frühjahr 1918 entgegenharren. Der Gegner aber war ersichtlich deprimiert. In diesem Winter blieb es etwas ruhiger als sonst. Es trat die Ruhe vor dem Sturme ein. Doch während gerade die Front die letzten Vorbereitungen zur endlichen Beendigung des ewigen Kampfes vornahm, endlose Transporte an Menschen und Material an die Westfront rollten und die Truppen die Ausbildung zum großen Angriff erhielt, brach in Deutschland das größte Gaunerstück des ganzen Krieges aus. Deutschland sollte nicht siegen. In letzter Stunde, da der Sieg schon an die deutschen Fahnen sich zu heften drohte, griff man zu einem Mittel, das geeignet erschien, mit einem Schlage den deutschen Angriff des Frühjahrs im Keime zu ersticken, den Sieg unmöglich zu machen. Man organisierte den Munitionsstreik. Wenn er gelang, musste die deutsche Front zusammenbrechen und der Wunsch des Vorwärts, dass der Sieg sich dieses Mal nicht mehr an die deutschen Fahnen heften möge, in Erfüllung gehen. Die Front musste unter dem Mangel an Munition in wenigen Wochen durchstoßen sein. Die Offensive war damit verhindert, die Entente gerettet, das internationale Kapital aber zum Herrn Deutschlands gemacht, das innere Ziel des marxistischen Völkerbetruges erreicht. Zerbrechung der nationalen Wirtschaft zur Aufrichtung der Herrschaft des internationalen Kapitals, ein Ziel, das dank der Dummheit und Gutgläubigkeit der einen Seite und der bodenlosen Feigheit der anderen ja auch erreicht ist. Allerdings hatte der Munitionsstreik in Bezug auf die Aushungerung der Front an Waffen nicht den letzten gehofften Erfolg. Er brach zu frühzeitig zusammen, als dass der Munitionsmangel als solcher, sowie der Plan vorhanden war, das Heer dem Untergang verdammt hätte. Allein um wie viel entsetzlicher war der moralische Schaden, der angerichtet worden war. Erstens, für was kämpfte das Heer noch, wenn die Heimat selber den Sieg gar nicht wollte? Für wen die ungeheuren Opfer und Entbehrungen? Der Soldat soll für den Sieg fechten und die Heimat streikt dagegen? Zweitens aber, wie war die Wirkung auf den Feind?

gegenüber dem Unglück des Vaterlands. Es war also alles umsonst gewesen. Umsonst all die Opfer und Entbehrung, umsonst der Hunger und Durst von manchmal endlosen Monaten, vergeblich die Stunden, in denen wir von Todesangst umkrallt dennoch unsere Pflicht taten, und vergeblich der Tod von 2 Millionen, die dabei starben. Mussten sich nicht die Gräber all der Hunderttausenden öffnen, die im Glauben an das Vaterland einst hinausgezogen waren, um niemals wiederzukehren? Mussten sie sich nicht öffnen und die stummen, schlamm- und blutbedeckten Helden als Rachegeister in die Heimat senden, die sie um das höchste Opfer, auf das auf dieser Welt der Mann seinem Volke zu bringen vermag, so hohnvoll betrogen hatte? Waren sie dafür gestorben, die Soldaten des August und September 1914? Zogen dafür die freiwilligen Regimenter im Herbste desselben Jahres den alten Kameraden nach? Sanken dafür diese Knaben von 17 Jahren in die flandrische Erde? War dies der Sinn des Opfers, das die deutsche Mutter dem Vaterlande darbrachte, als sie mit wehem Herzen die liebsten Jungen damals ziehen ließ, um sie niemals wiederzusehen? Geschah dies alles dafür, dass nun ein Haufen elender Verbrecher die Hand an das Vaterland zu legen vermochte? Hatte also dafür der deutsche Soldat im Sonnenbrand und Schneesturm hungernd, dürstend und frierend, müde von schlaflosen Nächten und endlosen Märschen ausgeharrt? Hatte er dafür in der Hölle des Trommelfeuers und im Fieber des Gaskampfes gelegen, ohne zu weichen, immer eingedenk der einzigen Pflicht, das Vaterland vor dem Einfall des Feindes zu bewahren? Wahrlich, auch diese Helden verdienten einen Stein. Wanderer, wenn du nach Deutschland kommst, melde der Heimat, dass wir hier liegen, treu dem Vaterlande und gehorsam der Pflicht. Und die Heimat? Allein war es nur das einzige Opfer, das wir zu wägen hatten? War das vergangene Deutschland weniger wert? Gab es nicht auch eine Verpflichtung der eigenen Geschichte gegenüber? Waren wir noch wert, den Ruhm der Vergangenheit auch auf uns zu beziehen? Wie aber war diese Tat der Zukunft zur Rechtfertigung zu unterbreiten? Elende und verkommene Verbrecher! Je mehr ich mich in dieser Stunde über das ungeheure Ereignis klar zu werden versuchte, umso mehr brannte mir die Scham der Empörung und der Schande in der Stirn. Was war der ganze Schmerz der Augen gegen diesen Jammer? Was folgte, waren entsetzliche Tage und noch bösere Nächte. Ich wusste, dass alles verloren war. Auf die Gnade des Feindes zu hoffen, konnten höchstens Narren fertig bringen oder Lügner und Verbrecher. In diesen Nächten wuchs in mir der Hass gegen die Urheber dieser Tat. In den Tagen darauf wurde mir auch mein Schicksal bewusst. Ich musste lachen. Bei dem Gedanken an meine eigene Zukunft, die mir vor kurzer Zeit so bittere Sorgen bereitet hatte, war es nicht zum Lachen, Häuser bauen zu wollen auf solchem Grunde? Endlich wurde mir auch klar, dass nun doch nur eingetreten war, was ich schon so oft befürchtete oder gefühlsmäßig nie zu glauben vermochte. Kaiser Wilhelm II. Hatte als erster deutscher Kaiser den Führern des Marxismus die Hand zur Versöhnung gereicht, ohne zu ahnen, dass Schurken keine Ehre besitzen. Während sie die kaiserliche Hand noch in der ihren hielten, suchte die andere schon nach dem Dolche. Mit den Juden gibt es kein Paktieren, sondern nur das harte Entweder-Oder. Ich aber beschloss, Politiker zu werden.